1. Im Fun Funs Wansigsten Ja an Sir Everbanning, am Zententag des Ersten Monats, wir sind ja nach der Eroberung der Stadt, ergriff mehen diesem Tag die Hand Jahwes und führte mehen einen bestimmten Ort. 2. In einer göttlichen Vision brachte mich ins Land Israel und setzte mich auf einem sehr hohen Berg ab, wo sich mir gegenüber etwas wie die Struktur einer Stadt befand. 3. Als er mich dorthin gebracht hat, erst jen ein Mann, dessen Aussehen wie Bronze glänzte, hielt einen Leinenfaden und einen Messstab in der Hand und stand am Tor. 4. Der Mann sprach mihin, Menschensen, sei genau hin, ho aufmerksam zu und akte auf als, was ICHDIR sagen word. Denn du wordest hier hergebracht, damit es dir gesagt word, verkunde als, was du siehst, dem Hause Israel. 5. Am den Tempel hierum verlief ein Mauer und der Mann hielt einen Messstab von 6 Ellen Länge in der Hand, wo bei ein L einer gewöhnlichen L plus einer Handbreit entsprach. A mass die breit und hoch der Mauer, die Jewels ein Rut betrugen. 6. Danach trat in ein Tor ein, dessen Vorderseit nach Osten zeigte. A stieg die Stufen hinauf und mass die Schwell des Tors, die ein Rut breit war. 7. Die Nisch mass ein Rut in der Lange und ein Rut in der Breit, und der Abstand zwischen den Nischen Betrug 5 Ellen, die Schwell des Tors neben der inneren Vorhall des Tors mass ebenfalls ein Rut. 8. A mass die Vorhall des Tors, 9. Die Act Ellen Lang war, und ihr Pfeiler, die Zwei Ellen Massen, die Vorhall des Tors sagte nach innen. 10. Das Tor hat drei Nischen auf der einen und drei auf der anderen Seite, die all das elbe mass hatten, ebenso besassen die Pfeiler auf beiden Seiten die gleich groß. 11. A mass die Breit des Toringangs, die Zen Ellen Betrug, und die Lange des Tors, die Dresen Ellen Mass. 12. Vor den Nischen befand sich ein Einfriedung, die auf jeder Seite ein L breit war, die Nisch selbst Mass auf jeder Seite 6 Ellen. 13. A Mass das Tor von der Oberkante einer Nisch bis zur Oberkante der gegenüberliegenden Nisch, was ein Breit von 25 Ellen ergab. 14. Die Toringangs lagen einander gegenüber. A Mass die Pfeiler, die ringsam 60 Ellen hoch waren, bis zum Pfeiler des Vorhofs. 15. Von der Stell vor dem äußeren Eingangs der bis zur Halle des inneren Tors mass 50 Ellen. 16. Das Tor besass ringsam Fenster, die Schrag zu den Nischen und Pfeilen auf der Innenseite ausgerichtet waren, auch die Vorhall hat ringsam Fenster, die nach innen Seiten und in den Pfeilen waren Palmenmotiv angebracht. 17. Danach führte mich in den äußeren Vorhof, wo es Zellen gab und ein Steinpflaster ringsam im Vorhof verlief, 30 Zellen befanden sich in diesem Steinpflaster. 18. Das Steinpflaster erstreckt sich entlang der Seitenwand der Tor, entsprechen deren Lange, dies war das Antier Steinpflaster. 19. A mass die Breit des Vorhofs von der inneren Vorderseite des anteren Tors bis zur Außensenseite des inneren Vorhofs, die 100 Ellen Betrug. 20. Anschließend mass a das Torum äußeren Vorhof, dessen Vorderseite nach Norden zeigte, ebenfalls in Langer und Breit. 21. Es hat drei Nischen auf jeder Seite, und sein Pfeiler soe sein Vorhall besassen dieselben Mass wie das erste Tor, sein Lange Betrug 50 Ellen und sein Breit 25 Ellen. 22. Sein Fenster, sein Vorhall und sein Palmenmotiv hatten dieselben Mass wie das Tor, dessen Vorderseite nach Osten zeigte. Man stieg über sieben Stufen zu im Empor, wo sich dann Dava die Vorhall befand. 23. Das Tor zum inneren Vorhof entsprach den Toren nach Norden und Osten, a mass von Tor zu Tor 100 Ellen. 24. Danach führte mich nach Süden, wo sich ein Tor befand, das nach Süden zeigte. A mass dessen Pfeiler und Vorhall entsprechen den zu vor erwandten Massen. 25. Es hat ringsam Fenster, ebenso wie sein Vorhall, die den bereits erwandten Fenstern entsprechen, die Lange Betrug 50 Ellen und die Breit 25 Ellen. 26. 7. Stufen führten hinauf, und deren end sich die Vorhall befand, und in ihren Pfeilen waren Palmenmotiv angebracht, Jewels eins auf jeder Seite. 27. Ein Tor zum inneren Vorhof lag nach Süden, und Mass von einem Tor zum anderen in Sudlicher Richtung 100 Ellen. 28. Danach bracht mich durch das Sutter in den inneren Vorhof und maß das Sutter nach den bereits erwandten Massen aus 29. Sein Nischen, sein Pfeiler und sein Vorhall entsprechen denselben Massen. 30. Es hat ringsum Fenster, ebenso wie sein Vorhall, die lange Betrug 20 Ellen und die Breit von 20 Ellen. 31. Sein Vorhall zeigte zum äußeren Vorhof und in seinen Pfeilen waren Palmenmotiv, sein Aufgang best und aus Aktstufen. 32. Bracht mich zu dem Tor, das nach Osten zeigte und mass Diocese Tor nach denselben Massen aus 33. Sein Nischen, sein Pfeiler und sein Vorhall hatten dieselben Mass, und es hat ringsum Fenster, ebenso wie sein Vorhall, die lange Betrug 20 Ellen und die Breit von 20 Ellen. 34. Sein Vorhall zeigte zum äußeren Vorhof und in seinen Pfeilen waren Palmenmotiv auf beiden Seiten, sein Aufgang best und aus Aktstufen. 35. Danach führte mich zum Norte und Mass dessen Nischen, Pfeiler und Vorhall nach denselben Massen. 36. Es hat ringsum Fenster, die lange Betrug 20 Ellen und die Breit von 20 Ellen. 37. Sein Vorhall zeigte zum äußeren Vorhof und in seinen Pfeilen waren Palmenmotiv auf beiden Seiten, sein Aufgang best und aus Aktstufen. 38. Dort befand sich ein Zell, deren Eingang in den Torpfeilen lag und diesem Ort sollte das Brandopfer abgespult werden. 39. In der Vorhall des Tor standen via Tische, Jules way auf Jeder Seat, diesem Schlachten der Brand dash, Sundwund Schuldopfer dienten. 40. In der äußeren Seitenwand, nordlich des Toringangs, standen zwei weitere Tische, und in der anderen Seitenwand der Vorhall des Tor standen ebenfalls zwei Tische. 41. Somit gab es via Tische auf dieser und via Tische auf der anderen Seite der Seitenwand des Tors, insgesamt acht Tische, auf denen die Opfer geschlachtet wurden. 42. Via dieser Tische waren für das Brandopfer bestimmt, aus Quadersteinen gefertigt, anderthalb Ellen lang, anderthalb Ellen breit und ein L hoch, auf diesen sollten die Geräte abgelegt werden, mit denen die Brand von Schlachtopfer geschlachtet wurden. 43. Rande von einer Handbreit waren ringsum und der Innenseite angebracht, und auf die Tische sollte das Fleisch der Opferspend gelegt werden. 44. Über den Tischchen befanden sich Dacher zum Schutz vor Regen und Hitze. 40. Mich in den inneren Vorhof, wo sich zwei Zellen befanden, einen der Seitenwand des Nordes, deren Vorderseite nach Süden zeigte, und einen der Seitenwand des Ostes, deren Vorderseite nach Norden zeigte. 45. Er sprach zu mir, die Zell, deren Vorderseite nach Süden zeigt, ist für die Priester bestimmt, die den Dienst im Tempel verrichten. 46. Die Zell aber, deren Vorderseite nach Norden zeigt, ist für die Priester vorgesehen, die den Dienst im Alter verrichten. Die sind die Son Zadoks, die als einzig unter den Sonen Levi's Jahweh dienen und sich im Nahen dürfen. 47. Mass den Vorhof AB, 100 Ellen in der Lange und 100 Ellen in der Breit, quadratisch Angelit, und der Alter stand vor dem Tempel. 48. Danach brachte Mehese Vorhall des Tempels und Mass die Pfeiler der Vorhall, die auf Jeder Seat 5 Ellen Massen, die Breit des Tors Betrug 10 Ellen, und die Seitenwand des Tors waren auf Jeder Seat 3 Ellen Breit. 49. Die Lange der Vorhall Betrug 20 Ellen und die Breitzwolf Ellen, man stieg über sein Stufen zu Emper. Und den Pfeilen befanden sich Solen, Jewels ein auf Jeder Seat.